Die Gitarre. Die Gitarre gehört zur Familie der Zupfinstrumenten und Saiteninstrumenten. Sie werden jedoch nicht nur gezupft, sondern auch mit einem kleinen Blättchen, auch Blättchen genannt, gespielt. Das bekannteste dieser Instrumentengruppe ist die Gitarre. Klassische Gitarren bestehen aus einem hohen Körper aus Holz, dem sogenannten Korpus, dem Hals mit dem Griffbrett und dem Kopf mit den Wirbeln. Die Saiten sind von Kopf bis zum Steg auf den Korpus gespannt. Die meisten Gitarren haben 6 Saiten. Wenn man an einer Saite zupft, so beginnt sie zu schwingen und erzeugt dabei einen neuen Ton. Die Saiten können verschieden dick sein. Die dickste klingt am tiefsten. Je dünner die Saite und desto stärker sie gespannt sind, desto höher klingen sie. Weitere Formen der Gitarre sind zum Beispiel Flamenco-Gitarre, Doppelhalsgitarre, zwölfseitige Gitarre, Jazz-Gitarre, E-Bass und noch viele mehr. Bekannteste Gitarristen sind Jimi Hendrix, Eric Clapton, Carl Santana. Erste Aufzeichnungen gibt es schon ca. 5000 vor Christus. Über Mauretanien kam das erste ausgereifte Instrument, genannt Flut, nach Spanien. Von dort an bereitete sich das Instrument in der Kirchenmusik aus. Das Instrument entwickelt sich in Spanien immer wieder weiter. Erste Gitarren gab es ab dem 13. Jahrhundert. Es gibt akustische und elektrische Gitarren, wie zum Beispiel E-Gitarren sowie Hybridformen. Die akustische Gitarre ist ein ausgesprochen vielseitiges, geradezu universelles Instrument mit einem vielfältigen Repertoire an Literatur aus allen Epochen der klassischen Musik, das aber auch in der Pop- und Rockmusik sowie in Jazz eingesetzt wird.